Hallo Chris. Hallo Ricky. You have a vagina. Oh my God. It doesn't matter what you think. Husch, husch, husch, husch. Musste hier noch schnell alle wichtigen Social Media Kanäle bedienen, denn Non-PG gibt es ab jetzt auf YouTube mit Video. Unfassbar. Chris. Ricky. Freu dich doch mal mit mir. Siehst du meine Ekstase nicht nach? Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Also nach 3,5 Stunden, 4:12, da sieht so bei mir absolute Ekstase aus. Das sieht wahnsinnig schön aus, muss ich an der Stelle sagen. Und für alle, die sich diese Schönheit mal antun wollen, und ich kann nur von antun reden, denen empfehle ich natürlich jetzt wirklich endlich mal auf YouTube zu gehen, Non-PG auf YouTube zu suchen, dann einfach mal die Videos durchzuscrollen. Und da gibt es, wie gesagt, Non-PG, den Wrestling-Podcast Nummer 1 in der Welt. Es gibt im Endeffekt, es gibt eigentlich gar keine Konkurrenz. Gibt es eigentlich noch andere? Nee, gibt es keine. Auf jeden Fall, da könnt ihr uns jetzt mit Video begutachten. Und ich sag mal so, Chris, wir sind nicht nur inhaltlich der beste Wrestling-Podcast, sondern auch optisch. Optisch, wir heben muss man uns sagen, immer von der Masse ab. Absolut richtig, ja. Ich habe mir sogar zwischen den Sendungen nochmal das durchgeschwitzte Shirt gewechselt, weil ich es einfach kann. Weil du es kannst. Ich bin einfach in der Lage, T-Shirts zu wechseln. Und ich habe es nicht nötig, muss man sagen. Du schwitzt nicht, du transpirierst überhaupt nicht, nein. Ja, bei mir ist alles, was bei mir entweicht, ist positive Energie. Und die ist ja nicht durch flüssig. After, ja. Ist ja nicht flüssig, wie man weiß. Das positive ist Energie ist nicht flüssig, nein, auf keinen Fall. Es geht natürlich hier wieder ums Thema Wrestling. Es ist, ich überlege gerade, ist so viel passiert. Ich fand die Raw-Ausgabe gar nicht so verkehrt. Ich auch nicht. Muss man ganz ehrlich mal sagen? Alle Hater und alle, okay, das Emo-Gehate, die jetzt schon wieder Lust. Nein, ich fand es nicht so schlecht. Nö. Also die Ausgabe, mit der konnte ich leben. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ist mir eigentlich im Gedächtnis geblieben von dieser Raw-Ausgabe? Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht viel. Nicht viel? Wie gesagt, es liegt auch daran, diese Steuerung, die ich hier vor mir habe, die verlangt sehr, sehr viel von mir ab. Deshalb möchte ich das entschuldigen, sollte mir jetzt nicht so viel einfallen. Also was mir als erstes aufgefallen ist, sind natürlich diese vermehrten Diva-Segmente, die wir jetzt haben. Es gibt viel Zeit für die Diven, ein Thema, das zuletzt bei uns ja auch häufig diskutiert wurde. Es gibt viel Zeit für die Diven, es wirkt aber so, als ob die Zuschauer sich in der Halle so irgendwie denken, was ist denn der Scheiß jetzt? Also crowdtechnisch zündet das Ganze noch nicht so. Wird es auch nie, aber Stephanie McMahon hat ja gesagt, die Divas Revolution, steht jetzt hier an vorderster Stelle bei mir in meinem Office. Es ist ja nicht so, als hätte man das Publikum nicht gewarnt. Sie hat es getan und das Publikum nimmt es natürlich nicht an. Ich nehme es auch persönlich nicht mehr so an. Die Matches sind nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Also es sind keine NXT-Frauen-Matches, ja, aber es sind nicht die allerschlechtesten Matches, muss man sagen. Also wir hatten schon deutlich Schlimmeres in den letzten Jahren, aber ich glaube, das ist hier eine Frage der Zeit. Umso länger die Diven diese Möglichkeit haben, sich dem gewöhnlichen Publikum, wie ich es nennen würde, zu präsentieren, umso mehr wird bei den Diven oder wird das auch bei den Zuschauern ankommen, dass es diese Diven-Segmente gibt in dieser Länge. Aber ich sag dir, was ich noch gerne hätte. Für mich, ja, müsste es jetzt auch wieder die Umbenennung geben, zurück zur Women's Division. Denn damit habe ich echt noch ein extremes Problem, dass das Ganze Divas Division heißt. Ich habe es ja letzte Ausgabe schon mal gesagt, paradoxerweise. Hast du noch einen Red Bull am Start? What the fuck? Bei NXT heißt es ja Women's Belt und Women's Division und Women's sonst irgendwas. Die scheinen ja wohl per se damit kein Problem haben. Wobei, ja, Total Divas und Divas Section auf WWE.com und so. Total Divas ist auch durch, ne, habe ich gehört. Ja, es ist vorm Abkacken. Vielleicht gibt's noch eine fünfte Staffel, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass die Leute. Ich fand sowieso, dass es eigentlich nie so ein Riesenrenner war. Es war solide, aber es war jetzt nicht irgendwie so mit Kardashians zu vergleichen oder so. Aber das habe ich nicht gesehen, aber ich fand jetzt Total Divas auch nicht so scheiße, muss ich sagen. Gesehen habe ich es auch nicht, aber ich habe halt davon mitbekommen, wie das durch die Decke ging. Also ich habe mir so einen Kack auch nicht angeguckt. Ich habe mir eine Staffel Total Divas gegeben, das war die dritte. Und das hat mir dann gereicht. Die fand ich okay und fertig. Mehr habe ich nicht mehr gebraucht. Eine reichte für mich. Ich habe ja gedacht, dass ich mir die Staffel jetzt, die letzte Staffel und jetzt die aktuelle Staffel mal ein bisschen gebe, weil da halt Paige und so dabei ist. Aber ich habe mir auch die ersten beiden Folgen habe ich mir angeguckt, aber Ja, man hat dann doch Besseres zu tun. Ich habe es mir immer mal wieder auf die Festplatte gezogen, wie wir ja sagen. Und kam halt einfach nicht dazu und hatte auch nicht das Gefühl, dass ich das jetzt hier unbedingt nochmal nachholen müsste. Also ja, habe ich dann ausgelassen. Mir waren dann andere Sendungen wichtiger. Zum Beispiel, Leute, und da empfehle ich euch jetzt erstmal was, Chris. Ich weiß, du guckst es nicht. Lucha? Lucha Underground. Ich habe mir vorhin die erste halbe Stunde, die ersten beiden Matches von Ultima Lucha angeguckt. Dann ging es los mit 4 Ecken, 2 Elfer. Ja, es streckt sich über 2 Ausgaben hin. Heute. Ich hab gehört, dass es da irgendwie so ein Best-of jetzt gab. Nee. Das Best-of, von dem du da gehört hast, waren einfach nur 36 Minuten der ersten Staffel von Lucha Underground zusammengefasst. Solltest du nicht alles gesehen haben, guckst du dir die 36 Minuten an, bist dann auf dem aktuellen Stand und kannst dann Lucha Underground, Ultima Lucha gucken. Wie gesagt, gestern Nacht ging's los mit dem ersten Teil. Der zweite Teil Ultima Lucha ist nächste Woche. Und der erste Teil, also, das erste Match hat mich schon so weggehauen wieder, aber es ist Lucha Underground. Man kann nichts falsch machen. Also wer die 1,5 Stunden nicht aufbringen möchte und sich aber jede Woche mit dem verfickten Raw rumplagt, der hat für mich einen Dachschaden. Also das sollte man sich angucken. Ich wollte ja dieses Ultima Lucha wollte ich gucken. Aber ich wusste gar nicht, dass es das schon gab. Dann bin ich jetzt dabei. Werde ich mir morgen mal angucken. Morgen kann ich nicht. Am Sonntag. Du hast genügend Zeit, denn das kann man auch gleich vorne wegschicken. Das ist die letzte Ausgabe Non-PG. Ich weiß, jetzt kommen wieder alle und lassen die Köpfe hängen, aber es ist halt leider so. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt erstmal eine Sommerpause machen. Boah, ist die letzte Ausgabe. Bombenwitz! Das war wirklich ein Bombenwitz. Also das muss man ja. Oh mein, falscher Sound. Das war eigentlich der Sound, den ich einspielen wollte. Kann man natürlich jetzt im YouTube-Video nicht hören. Aber sehen. Exklusiv-Sound. Wir machen eine Sommerpause. Ich denke mal. Ja, in der Woche vorm SummerSlam, Chris, da senden wir dann wieder. Das muss man sich ja gleich mal hinter die Ohren schreiben. Bist du dabei, oder? 4 Stunden SummerSlam, das war noch eine News. Du pennst ja voll ein, Alter, hier. Denkt die WWE wirklich noch, damit können sie irgendwen hinterm Ofen vorlocken, oder was? Ich habe auch gedacht, das ist, glaube ich, die schlimmste Ankündigung gewesen, die ich in den letzten Wochen mitbekommen habe. Denn und die Crowd ist relativ darauf abgegangen, ne? Was? Ich dachte so, normal, wenn du dann sowas ankündigst, hey Leute, noch mehr, und dass dann wirklich die Leute Kopf stehen und applaudieren. Und es war eher so, ja, yeah, 4 Stunden. Naja. Eher so. In Anbetracht dessen, dass, dieses T-Shirt geht mir tierisch auf den Sack, ist viel zu groß. In Anbetracht dessen, dass es eigentlich eine schlechte Nachricht ist für jeden WWE-Fan, waren die Reaktionen dann doch relativ gut. Ja gut, also ich fand, wie gesagt, die Reaktion nicht so gut und bei mir ist die Reaktion dann auch eher verhalten. Es ist ganz einfach so, wenn ich jetzt so eine qualitativ hochwertige Show sehen würde, Woche für Woche, wie ich bei Lucha Underground sehe, dann freue ich mich darüber, dass mir vor 2 Wochen erzählt wird, hey, Ultima Lucha ist so gut, wir müssen es auf 2 Sendungen ausdehnen, es reicht nicht für eine Sendung, dann verstehe ich das. Aber jetzt beim SummerSlam muss man mal ganz ehrlich sagen, und da können wir vielleicht gleich mal zu einem Thema kommen, das mich wirklich umtreibt und wirklich schon richtig plagt. Beim SummerSlam ist klar, das Hauptmatch ist Undertaker Brock Lesnar. Find's merkwürdig, dass du so ein wichtiges Match nicht prominent in der Show hast, jetzt am Montag. Du hast zwar diese Einspieler, aber ich bin der Meinung, man kann da ruhig mal so einen Paul Heyman rausschicken, der irgendwas labert. Finde ich gut. Und ich find's auch ein bisschen merkwürdig, den Co-Main-Event, wenn wir mal in dieser Thematik so bleiben wollen, schon bei Raw zu bringen. Das finde ich total bescheuert. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe gedacht, da gibt's dass es überhaupt diese Match-Ansetzung gab, ist ein Skandal. Also das zeigt mal wieder, dass die WWE nichts begriffen hat. Katastrophe. Und dann machen sie sogar ein 3-Count gegen ihn im World Champion, was per se schon mal eine völlig idiotische Maßnahme ist. Und dann auch noch, also sie bringen dir das Main Event, das Co-Main Event von SummerSlam, bringen sie dir jetzt bei Raw mit einem Finish. Vor allem, es ist nicht nur das Main Event, ich wollte auf was anderes hinaus. Es ist der World Title, ja, das wichtigste Match, das eigentlich wichtigste Match auf der Karte. Natürlich Preis, der wichtigste Preis der Company. Ja, bei der WWE hat das natürlich keinen Wert mehr, dass du Champion bist, aber es sollte ja eigentlich wirklich der größte zu erringende Titel sein, aber es scheint so, dass der größte zu erringende Titel es ist, einen 50-jährigen Mann bei WrestleMania zu schlagen. Nichtsdestotrotz bringst du dieses Match for free und gleichzeitig fragt man sich so ein bisschen, ja, was soll mich jetzt eigentlich noch heiß machen auf den SummerSlam? Wirklich nur Undertaker gegen Brock Lesnar? Das ist für mich zu wenig, weil was ist bislang für dich außer Undertaker gegen Lesnar irgendwie so das Ding für einen SummerSlam? Auf was freust du dich? Da ist eigentlich nicht viel. Da muss ich wieder sagen, dass ich mich hört sich jetzt komisch an, sportlich auf Owens gegen Cesaro freue. Das wird, glaube ich, gut. Das wird, wenn es das Match in dieser One-on-One-Geschichte gibt, das ist ja noch nicht hundertprozentig sicher. Nee, ist nicht hundertprozentig sicher, aber man kann davon ausgehen. Also mit Owens habe ich immer mehr ein Problem. Ich kann es dir nur so sagen, ich fand das Match gegen Orton zwar okay, aber... Fand ich auch. Fand ich gut. Aber Midcard-Level ist das für mich alles jetzt mittlerweile. Also ich bin echt enttäuscht, wie sich das jetzt mit Kevin Owens entwickelt hat, weil ich habe mir einfach mehr erhofft. Es gab diese Situation am Anfang, im Opening-Segment mit Triple H, dass... da hat er doch irgendwas über Owens erzählt. Was war denn das nochmal? Ja, das weiß ich nicht. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ich habe diese Woche Raw wirklich in 10 Teilen oder so gesehen, weil ich nicht, obwohl ich Urlaub habe, allzu viel Zeit hatte, habe ich es mir halt sehr, sehr gestückelt angeguckt. Und deswegen kann es sein, dass ich das ein oder andere Segment inzwischen wieder verdrängt habe. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, Ricky. Ja. Es gibt ja, liest man immer mal wieder, gerade dieses Kevin Dunn versus Triple H Ding Backstage. Mhm. Und Triple H hat in dieser Promo ganz deutlich gesagt, dass er einen der größten Impacts der WWE-Geschichte gemacht hat, Cena gepinnt hat in seinem ersten Match im Main Roster und so. Er hat auf jeden Fall relativ viel Kevin Owens abgefeiert. Jetzt frage ich dich, ist es einfach nur normaler Business-Talk, den du da über wen hältst, der neu in deiner Main-Roster-Geschichte ist? Oder ist das wirklich so eine kleine Beef-Geschichte zwischen Kevin Dunn und Triple H? Ja, ich habe das natürlich auch im Vorfeld gehört, oder in den letzten Tagen gehört, dass es da angeblich so ein Duell gäbe zwischen Kevin Dunn und Vince McMahon auf der einen Seite und Triple H auf der anderen Seite. Das fällt mir persönlich schwer, das zu glauben. Also, weil ich denke mir dann irgendwie so, okay, also, dass so ein Kevin Owens in die Hauptshow kommt, das wird ja schon vorher irgendwo mal angekündigt werden intern. Und gleichzeitig wird man darüber sprechen, wie man Kevin Owens darstellen möchte. Und dass dann wirklich so nach dem ersten Sieg dann so eine Reaktion kommt Backstage, dass jemand sagt, also das verhageln wir den Triple H hier, also das können wir so nicht durchgehen lassen, da müssen wir jetzt mal eingreifen und muss den Kevin Owens möglichst schlecht dastehen lassen und John Cena wieder overbringen. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also wenn das wirklich so ist in der WWE, dann ist es die schlecht geführteste Company, und dann komme ich zu einem Punkt, dann müsstest du eigentlich, es ist ja ein aktiendotiertes Unternehmen, dann müsstest du eigentlich als Aktionär auf die Barrikaden gehen, dass ein Unternehmen so schlecht geführt ist. Also du kannst sowas nicht bringen, aus meiner Sicht, dass der da nur, um deinen eigenen Schwanz in die Höhe zu strecken, so eine Geschichte da auf einmal torpedierst. Man muss aber leider zugeben, dass man es der Company zutrauen würde und diesen ganzen Narzissten deiner Führungsregel. Also ich halte das nicht für unrealistisch, diese Denkweise. Nachdem ich das JTG-Buch gelesen habe, ja. Also ich habe immer gedacht, okay, da sind viele Sachen, die man so liest, erstunken und erlogen. Kann natürlich auch bei JTG der Fall sein, aber ist immer schwierig, wenn viele Leute das Gleiche berichten. Dann wird's langsam eng für diejenigen, die sagen, so ist es alles gar nicht. Wobei die WWE sich dazu natürlich nicht äußert und nicht sagt, so ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz, sollte es so sein, dass da wirklich so ein Machtkampf stattfindet und Leute von Triple H bewusst unten gehalten werden, ja, dann hast du relativ verschissen seitens NXT und seitens Triple H. Dann wirst du wahrscheinlich sowas häufiger erleben, dass Leute hochgezogen werden. Wir als Fans freuen uns drauf, malen uns schon eine rosige Zukunft aus und kriegen dann einer auf die Fresse, indem man vor unseren Augen die Jungs wieder unten hält. So. Und das ist das, was man aktuell ja mit Kevin Owens wirklich macht. Auch dieses Finish dann wieder bei Raw gegen Randy Orton, dass einer eingreift, Owens im Endeffekt erstmal außen vor ist. Es geht hier erstmal um Sheamus und Randy Orton. Da rutscht er schon so in diese uninteressante, aber Midcard-Rolle so rein. Und das finde ich, also im ersten Moment habe ich damit gerechnet, als Owens aufgetaucht ist bei Raw, und danach, nachdem er den Sieg bekommen hat gegen John Cena, dachte ich, okay, jetzt haben sie endlich mal was kapiert, jetzt glaube ich, offensichtlich doch nicht. Sind wieder da, wo wir eigentlich immer waren. Schade. Ja, nicht kapiert. Wir werden aber, wir Smart Marks werden aber auch nicht müde, der WWE eine gewisse Intelligenz oder sowas zuzutrauen, aber anscheinend sind sie echt mega hohl, weiß ich nicht, ich werde auch langsam müde, irgendwie was Gutes in die Taten der WWE rein zu interpretieren. Dieses ganze Kevin Owens Ding erschien für mich so smart und so gut und so neu, dass ich dann irgendwie 3 Wochen später eines Besseren belehrt wurde und es ist einfach wieder nur derselbe langweilige Scheiß-Bullshit und das langweilige selbe dämliche Booking ist, was man die letzten 10 Jahre, naja, nicht 10 Jahre, die letzten 5 Jahre so mitbekommen hat. Ich habe ja letzte Woche ziemlich darüber geschimpft, wie man das mit dem Undertaker jetzt macht, dass man den da holt und dass er jetzt der Fixpunkt sein soll für uns Fans und wir wieder nicht neue Gesichter präsentiert bekommen und es dann später heißt, Mensch, wir haben überhaupt keine neuen Stars, da drängt sich keiner auf und so weiter und so fort. Ich muss aber jetzt sagen, das sind natürlich dann halt die Momente, die wir jetzt genießen müssen. Ja, also da muss man jetzt auch mal sagen, okay, das ist jetzt unser SummerSlam Main Event, damit können wir auch leben, es gibt Schlimmeres. Also noch schlimmer wäre es doch gewesen, wir sehen hier Seth Rollins gegen Roman Reigns und ganz ehrlich, haben wir darauf Bock, haben wir auch keinen Bock drauf. Ja? Liegt natürlich daran, wie die Jungs dargestellt werden. Es ist ja wieder das, jetzt gewinnt da so ein Cena gegen den World Champion. Also mir geht es gar nicht darum, dass John Cena ihn besiegt, mir geht es einfach nur darum, dass Seth Rollins schon wieder verliert. Das ist immer das, was mich wirklich auf die Palme bringt, dass du beim Aufbau des so wichtigen Pay-Per-Views im Sommer die Leute, auf denen du eigentlich deine Hoffnung oder auf denen deine Hoffnung ruhen, dass du die vorher so kaputt machst einfach. Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Gleichzeitig, natürlich freue ich mich auf so ein Main-Event wie Undertaker gegen Brock Lesnar, auch wenn ich, das muss ich jetzt nochmal sagen, auch wenn ich natürlich nichts davon halte, dass man den Undertaker da aus der Rente rausholt, aber ja, so hast du das mit dem neuen T-Shirt gesehen vom Undertaker, American Badass? Ja, mit Deadman Incorporated stand auch drauf, glaube ich, hinten, wo sie jetzt da spekulieren, ob das jetzt hier Biker-Gimmick wird und Pipapo, gibt da jetzt Gimmickwechsel würde natürlich Run bedeuten, ne? Ja, aber mich holt da wirklich, oder mich lockt da nichts mehr hinter den Ofen vor. Also der Undertaker ist für mich, ich kann es immer nur wieder sagen, seit den 90ern oder seit den 2000ern für mich gestorben schon. Also das ist, bin ich der falsche Ansprechpartner. Da löst sich bei mir wirklich keine Euphorie. Also das ist, ne, da löst sich gar nichts. Das ist für mich, ich freue mich auf das Match und es liegt an Brock Lesnar. Und es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich natürlich davon ausgehe, dass man hier vielleicht schon so in Richtung WrestleMania vorarbeiten wird. Also ich gehe davon aus, dass wir Lesnar gegen Undertaker bei WrestleMania nochmal sehen werden. Und ich bin gespannt, in welche Richtung die gehen. Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Du kannst einerseits sagen, du gibst Lesnar nochmal den Sieg beim SummerSlam, denn keiner rechnet damit, dass er den Undertaker besiegt. Du gibst ihm nochmal den Sieg. Der Undertaker kommt dann irgendwie nach ein paar Monaten und sagt, okay, Texas, das oder Retirement. Ich will dieses Match, Retirement-Match, entweder ich besiege dich hier von meinen Leuten oder also in Texas, in dem Stadion oder weiß nicht, ob man dann das mit aufbaut, dass der Undertaker praktisch aus Texas kommt oder ob man einfach nur sagt, ich will es jetzt wissen, wenn ich dich jetzt hier nicht besiegen kann bei WrestleMania, dann Retirement. So, das könnte man machen oder man macht das natürlich, dass man sagt, der Undertaker gewinnt beim SummerSlam, dann ist es 1-1 und dann gibt es das große Rematch bei WrestleMania. Aber ich gehe davon aus, dass es bei WrestleMania dieses Match zum dritten Mal geben wird. Mindestens dann zum dritten Mal. Deswegen finde ich es auch wieder interessant, in welche Richtung geht da die WWE. Und für mich ist das jetzt mit Seth Rollins insgesamt gesehen eher ein Rückschritt. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man nicht wieder auf Cena setzt, egal wie das Match ausgeht. Ich bin immer der Meinung, wenn du so einen starken Main-Event hast, wenn du also im Endeffekt baut sich alles nur um dieses Match herum auf, dass du dann so Leuten wie Seth Rollins und vielleicht anderen unbekannten oder noch nicht so bekannten Wrestlern die Möglichkeit geben kannst, die zweite Geige zu spielen und sich einen Namen zu machen, in Anführungsstrichen. Wenigstens das. Also warum nicht, da sind wir wieder beim Aufbau diverser Leute, warum nicht im Vorfeld in den letzten 3-4 Monaten dafür sorgen, dass Bray Wyatt keine Matches mehr verliert und dann steht er plötzlich in einem Titelmatch. Hätte ich besser gefunden. Bray Wyatt ist für mich so ein Kandidat, ja. Der da eigentlich persönlich, es wird ja die größte WrestleMania aller Zeiten, ne? SummerSlam. WrestleMania. Ach so, jetzt sind wir da. Okay, ja. Ach so, du meinst von der Kapazität. Von der Crowd, ja. Ja, ich weiß nicht, wie wir gehen bei denen denn dann rein? 110.000 oder so? 110.000, ja. Das ist auf jeden Fall mal viel. Ja, ich glaube 110.000 passen rein, plus Bestuhlung kannst du ja noch machen. Du kannst ja das Feld nutzen. Das weiß ich jetzt nicht. Also wie viel da noch zusätzlich, ob das dann schon die 100, ist auch wurscht. Es sind auf jeden Fall viele. Aber ich glaube, dass es zu dieser Mega-Epic-WrestleMania Cena-Undertaker geben wird. Wäre auch okay. Gab es noch nie? Ja, Wäre auch okay. Wobei, nein, wäre nicht okay. Ich bin jetzt wirklich, ich habe die Schnauze voll von dem Vogel, sag ich dir jetzt ganz ehrlich. Von Cena? Undertaker? Vom Undertaker. Ich habe jetzt echt die Faxen dicke da, wie jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr, als er dieses Bray Wyatt Match hatte, macht für mich alles keinen Sinn, das ist alles Bullshit. Und was soll, also solange es nicht darum geht, dass Cena zum Beispiel den Undertaker dann ins Retirement schicken kann, also mit so einer Stipulation, da habe ich ehrlich gesagt keinerlei Interesse. Die Storyline ist eh immer das gleiche, wahrscheinlich. Ja. Und nee, dann will ich Cena in einer anderen Konstellation sehen. Ich habe echt die Faxen dicke, diesen Undertaker da ständig bei WrestleMania zu sehen. Ich möchte auch gar nicht mehr über den Vogel reden, merke ich gerade. Ja, finde ich auch. Das ist so, ich freue mich auf das SummerSlam-Match, weil es halt, sag mal, so ein bisschen spannend ist, wer gewinnt das Match und wie geht's dann weiter. Ja. Aber diese 4 Stunden, die machen mir echt Sorgen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, plus Kickoff-Show. Plus Kickoff-Show. Ja, die habe ich das letzte Mal gesehen vor 3 Jahren oder wann es die das erste Mal gab. Sie ist aber da. Du wirst sie dir angucken, wie ich dich kenne. Live bei Mac. Werde ich sie wieder angucken. Bei Maxdome dann wieder. Aber was mich noch interessieren würde hier bei Rollins Cena, das scheint ja wohl relativ sicher zu sein beim SummerSlam, oder nicht? Dass es das Match gibt? Ja. Ja, davon gehe ich jedenfalls aus. Also davon geht man aus, ja. Ja, also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass es das Match nicht geben sollte, aber die Frage ist halt, ob das ja, was wolltest du denn sagen? Meinst du, Cena wird vorher noch den United States Title verlieren oder wie, durch Interference von Seth Rollins? Weil ich habe eine These. Na, hau mal raus. John Cena hat kurz nach WrestleMania kein neues T-Shirt mehr, weil er jetzt doch dieses The Champ is here United States Championship T-Shirt hat. Ja. Es wird mal langsam wieder Zeit. Er muss den Titel verlieren, um dann wieder so ein neues, reguläres Design-T-Shirt anzuziehen. Er könnte natürlich sich dann auch einfach ein T-Shirt machen lassen, auf dem nicht der United States-Titel zu sehen ist, sondern der WWE World Heavyweight-Titel. Aber das gab's ja schon. Ja, stimmt. Aber vielleicht kaufen... Auch schon mit dem neuen Titel? Siehste? Ja. Nee. Brock Lesnar. Und dann war Seth Rollins der Nächste, der diesen neuen Titel tragen durfte. Ja, also Rock hatte den ja davor schon zwar nicht. Aber mit dem alten Logo... Du bist aber... Bin ich spitz, finde ich. Nee, also ich sag mal ganz ehrlich, das mit dem T-Shirt-Ding, das ist mir auch aufgefallen, dass er jetzt seit ewig mit demselben T-Shirt rumlatscht und mit diesem scheiß Schnüffeltuch, das er da immer dabei hat. Ah, das war schön. Das sowas geht mir alles auf den Sack. Was soll denn der Scheiß? Ich sag dir eins, wenn die Vögel da rausgelatscht kommen, das ist auch eine alte Leier, aber ich kann es nur immer wieder sagen, diese ständige, die gleichen Aktionen bringen, das ja, geht das mir so. Das hast du bei den Dieben wieder gesehen. Das ist so schrecklich, wenn die, wie heißt sie, Becky Lynch da rauskommt und das passt überhaupt nicht, ihr komisches Rumgehampel, das finde ich solche Vorgaben seitens der WWE kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Da wäre ich ganz wilde. Ja, sie haben halt den Charakter bekommen und die Offiziellen sagen halt, ja, den Verkörper jetzt bitte von A bis Z, von Entrance, Match bis Siegeszeremonie oder so. Dass sie den Charakter so verkörpert. Ja, genau, weil Paige ist die Emo-Tante, Charlotte die Sporty Spice und Becky Lynch halt die Steampunk-punkige Tante, die immer ihre Haare wirbelt und so. Und wenn die drei dann da am Ring sind, alle drei ihre bausteinartigen, wie du schon gesagt hast, wenn du gerade das WWE 2016er Spiel spielst, dass jeder halt sein eigenes Ding macht, das ist so befremdlich, weil eigentlich sind die drei ja eine Einheit. Na, nicht nur das, sondern ich verstehe ja, dass sie einen Charakter verkörpern sollen, aber welcher normale Mensch kommt denn jedes Mal und macht genau dieselben Gestiken und Moves? Genau. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das macht vielleicht Sinn, wenn du irgendwie eine Geste hast, was weiß ich, du gehst immer mit dem rechten Fuß zuerst in den Ring und sowas, aber dass du zu einer überhaupt nicht passenden Musik da hinten abspackst, wie so eine Vollirre, das macht das Ganze so lächerlich und das ist so ein Moment, das ist für mich so ein Moment, da denke ich, also so eine Scheiße. Das ist einfach, also weißt du, ich bin sofort negativ dem Produkt gegenüber eingestellt. Obwohl ich genau weiß, okay, die müssen es halt so machen. Wahrscheinlich kriegen sie echt einen auf den Deckel, wenn sie so nicht reinkommen. Und dann nervt du mich. Du fragst dich wahrscheinlich auch, was soll dieser affige Scheiß, aber dann am Ende des Monats guckst du aufs Konto und denkst du, dann mache ich halt den affigen Scheiß. Ja klar, als Wrestlerin, vor allem wenn du jetzt die Möglichkeit hast, im Endeffekt Teil einer komplett neuen Geschichte zu werden, wie jetzt die NXT-Girls da, die im Endeffekt dafür sorgen können, dass Frauenwrestling zum ersten Mal seit Ewigkeiten in der WWE wieder einen hohen Stellenwert genießen könnte. muss man ja überall immer noch ein Fragezeichen dahinter machen. Ja, dann reißt du dich natürlich zusammen. Und du weißt auch im Vorfeld, auf was du dich einlässt. Ist ja jetzt nicht so, dass du von solchen Sachen völlig überrascht wirst. Aber ist dir aufgefallen, wie sie versucht haben, Naomi so ein bisschen aufzubauen? Sie haben ihr Tamina als Bouncer dazugegeben und jetzt wird ihr komplett die Show gestohlen durch Sasha Banks. Sie ist nur noch ein Anhängsel. Ist dir das aufgefallen? Naomi ist nichts mehr wert in meinen Augen. Ja, die aber ich kann es verstehen. Naomi ist halt qualitativ, da ging jetzt, die ist okay, aber die hat noch enorm viel vor sich. Eigentlich würde Naomi einen Aufenthalt bei NXT mal gut tun. Denn die hat definitiv viel, was du brauchst, um wirklich gute Matches zu zeigen. Aber sie ist, es wirkt so, als ob die noch nicht ausgebildet wäre. Also weißt du, so einfach learning by doing momentan. Und ich glaube, dass es ihr ganz gut tun würde, wenn sie bei NXT mit Sarah Del Rey oder wie die Frau heißt. Wenn sie mit der so ein bisschen zusammenarbeiten könnte, ich glaube, das würde ihr ganz gut tun. Ja. Also fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Erfahrung, oder? Vielleicht ist es Erfahrung, vielleicht ist es auch einfach, dass sie viel sich selber drauf schaffen musste. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die braucht noch ein bisschen, aber hat definitiv Veranlagung, eine sehr gute Wrestlerin zu werden. Aber da muss man halt mal warten. Man fragt sich, warum nicht so jemand wie Natalya damit reinpacken? Also die würde halt der Matchqualität enorm gut tun, wenn die noch mit dabei wäre. Wobei die Matches sind keine Katastrophe. Nicht schlecht. Die Crowd fehlt halt, dass die so ein bisschen mitgeht. Das macht sich bemerkbar, definitiv. Das ist halt nicht NXT, das merkst du sofort. Das überlege ich gerade, was sonst noch jetzt bei der Raw-Ausgabe großartig erwähnenswert wäre. Also die Geschichte mit New Day fand ich noch ganz lustig, als die da reingelatscht kam. Das fand ich ganz cool während dem Tag-Team-Match. Ich finde New Day echt bemerkenswert. Also die mausern sich zu so einem zu so einem Tag-Team, das ich einfach gerne sehe. Ich brauche das jetzt nicht extrem lange sehen, aber immer wenn die kommen, habe ich so ein Schmunzeln auf den Lippen. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Also darauf freue ich mich. Sie quatschen witzigen Kram, muss ich sagen. Und ich kann meinen Blick einfach nicht von Kofi Kingston ablassen. Wenn der da wie so ein völlig geistesgestörter, halbschwuler reingetanzt kommt und da am Klatschen ist, ey, der Typ ist so Panne. Und ich glaube, er weiß es auch und ich glaube, das möchte er auch damit bezwecken. Oh, Chris. Halbschwuler. Ja, hast du natürlich hier ein Thema angesprochen. Du weißt, was ich meine. Matze Schwarz, ich weiß nicht. Bist du bekloppt oder was? Halbschwuler, Hulk Hogan natürlich. Hulk Hogan interessiert mich nicht, das Thema. Mich schon. Du musst dich fragen, warum. Also, nicht, dass ich das gut finde, was Hulk Hogan da so von sich gegeben hat, aber, ich sag dir mal was dazu, die drehen ja alle völlig am Rad. Die drehen ja völlig am Rad, muss überall ausgelöscht werden und pipapo. Was man hier überhaupt nicht berücksichtigt, ist, dass Hulk Hogan das Ganze eigentlich in seinen eigenen vier Wänden in einer privaten Konversation gesagt hat. Ist das dann nicht anders zu bewerten? Wenn du in deinen privaten vier Wänden sagen kannst, was du willst, aber sobald das dann publik gemacht wird. Aber ist das denn dann nicht anders zu werten, als wie wenn das jetzt, sag ich mal. Nein, als Person, als Star, den jeder Mensch in den USA wahrscheinlich kennt, kannst du das nicht machen. Wenn er nicht wusste, dass er aufgenommen wurde. Anderes Thema. Er wusste ja nicht, dass er aufgenommen wurde. Woher soll er das wissen? Ach, er wusste es nicht, weiß ich nicht. Ach, hast du das nicht mitbekommen, die Geschichte? Wusste davon gar nichts. Der wusste davon gar nichts. Das ist ein heimlich abgefilmte. Das war das Video, wo er mit der Alten gevögelt hat. Das ist das gleiche Video, auf dem das Zeug da noch mit drauf war. Ach so. Ja, der wusste davon gar nichts. Er hat in seinen eigenen vier Wänden, währenddem die Alte ihm da einen gesaugt hat, die Scheiße erzählt. Wie gesagt, ich... Hulk Hogan einsaugen. Ja, absolut. Saukoden ist das. Das ist reiner Saukoden. Aber das Sendungstitel gleich notieren. Mal gucken. Ich mache halt dann so ein kleines Fragezeichen dahinter und ich distanziere mich jetzt hier wirklich nochmal davon, dass ich die Aussagen gut finde oder irgendwas. Ich sage lediglich, dieser Mann spricht in seinen eigenen vier Wänden oder in den vier Wänden seiner Bumspartnerin über irgendwas, weiß nicht, dass er aufgenommen wird und kriegt jetzt darüber eine drauf. Jetzt sag ich mal so, wenn alles veröffentlicht werden würde, was ich hier mit meiner Frau zu Hause spreche, werde ich vielleicht auch ein kleines Problem in meiner Umfelde haben. Bist du vielleicht auch von der WWE gesperrt? Ja, das, obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin ja immer noch so ein großer Draw. Also wenn ich irgendwo auftauche, da schlagen ja wirklich, da reißt das Rating sofort nach oben. Nee, aber das ist das. Und wer ist das größte Opfer von der ganzen Geschichte? Wer ist das größte Opfer? Tough Enough? Nee, was? Weiß ich nicht. Curtis Axel. Das stimmt. Curtis Axel musste seine Raupe wegrasieren. Das ist richtig. Also, aber nee, aber das. Ich muss das wirklich hier nochmal klarstellen, dass das überhaupt nicht berücksichtigt wird bei dem aktuellen Gebäsche um Hulk Hogan, dass es sich hier um eine private Konversation handelt, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Ähnlich übrigens wie dem Vogel, wie bei dem Vogel da von den von diesem Basketballteam da, der zu seiner Alten gesagt hat: Also, ich habe kein Problem damit, dass du mit irgendwelchen Schwarzen in die Kiste steigst, aber hey, die Instagram-Bilder, die müssen nun wirklich nicht sein. Also, ja. Darüber ist ja der alte Vogel da, war nicht von den Lakers, von wem war der? Das war irgend so, hast du das damals mitbekommen, mit dem dicken alten Mann, der diese junge Tussi hatte, die mit den ganzen Spielern, ich weiß nicht mehr, welcher Sportler das war, in die Kiste gehüpft ist? Ich guck kein Golf. Es war kein Golf, es war irgendeine andere Scheiße. Auf jeden Fall hat der dann auch so gesagt, hier, bitte keine Bilder mit Schwarzen auf Instagram. Du bist aber auch heute verbohrt und ernsthaft. Ich bin ernsthaft, weil das Thema auch, ja. Das ist schwierig, darüber Witze zu machen, wenn sich einer da so, sag ich mal. Vor allem, weil wenn das Thema so unfassbar langweilig ist. Es ist nicht langweilig, weil. Das ist natürlich extrem brisant, was du gesagt hast, dass das irgendwie in nicht, egal ob seine eigenen vier Wände waren, auf jeden Fall in einem privaten Sektor gesagt wurde. Das ist extrem brisant. Nichtsdestotrotz kann Hulk Hogan verrecken. Ja, was mit dem ist, interessiert mich nicht. Ich finde es immer nur prinzipiell ein bisschen fragwürdig, wie die WWE mit solchen Situationen umgeht. Auch jetzt dieses, wir müssen sofort alles löschen, alles muss weg, den Mann gab's nie. Das ist ein totaler Bullshit. Das ist aus meiner Sicht. Kann ich's noch verstehen. Selbst da bin ich der Meinung, man muss hier klipp und klar unterscheiden können. Also so viel Verstand muss ich einem normalen Menschen zugestehen, dass er unterscheiden kann zwischen dem Performer und dem Menschen. Das sehe ich so. Also ich würde nicht sagen, dass man Chris Benoit komplett überall rauslöschen müsste, sondern ich bin der Meinung, nee, seine Leistungen als Wrestler, die sollten honoriert werden und auch gezeigt werden. Dass man den jetzt vielleicht nicht in die Hall of Fame aufnimmt, damit kann ich leben. Aber man sollte nicht, ja, das ist okay. Aber die Leistungen an sich finde ich übrigens schon also erwähnenswert. Und jetzt bei Hulk Hogan darüber nachzudenken, wenn das stimmt, ihn jetzt überall wieder rauszulöschen aus alten Materialien und so, ist aus meiner Sicht, ich kann nicht sagen überzogen, weil ich ja gerade eben selber gesagt habe, man muss das getrennt voneinander sehen. Dass man sein Merchandise stoppt, dass man ihn von den Shows fernhält, dass man ihn entlässt, alles okay. Aber dieses Eliminieren aus den Geschichtsbüchern, sage ich jetzt mal, das finde ich, das ist natürlich, ja, das ist das Recht der WWE, gar keine Frage, aber das ist das Einzige, was mir in der ganzen Geschichte ja, Probleme bereitet. Aber wie gesagt, prinzipiell, was der da sagt und was er für eine Meinung hat, das ist mir scheißegal, was der Affe da von sich gibt. Ich glaube, dass der Typ auch einfach geistesgestört ist. Und du darfst nicht vergessen, er sitzt da privat mit einer Alten, ich habe die mal gegoogelt, jetzt sage ich mal, nicht ganz so verkehrt ist, und ist kurz davor, da einen Stich zu landen. Da sagst du vielleicht auch das ein oder andere kopflos, sage ich jetzt mal. Es kommt drauf an, in welchem Stadium sich gerade sein Glied befindet. Du weißt ja, das ganze Blut und so nach unten. Ja. Hey, also, aber Hut ab, dass bei ihm da noch alles so intakt ist. Das weiß man nicht, das sieht man auf dem Video nicht. Aber man kann davon ausgehen. Ich glaube, man sieht seinen Schniepelmann nicht so richtig. Nicht? Nee, muss aber nachgucken nachher. Ja, dann machen wir das mal. Ich habe übrigens noch ein... Wolltest du noch was zu Raw sagen? Nee, zu NXT, weil ich habe da eine Herzensangelegenheit. Habe ich heute schon geguckt? Hast du die neue Ausgabe schon gesehen? Halb. Dann kam 4.12 kurz dazwischen. Erzähl mal, was du zu NXT sagen wolltest. So, ich bin ja für mich das unterhaltsamste aktuell in der kompletten WWE. Jersey Boys. Was steckt dahinter, dass der gute Big Cass und Enzo Amore jedes Match jetzt verlieren? Was steckt dahinter? Welches? Wie jedes Match? Ich habe jetzt das letzte Woche auch eins, oder was? Sie haben das Number One Contenders Match gegen die Board Villains verloren und haben jetzt den Opener zu der dieswöchigen NXT-Ausgabe gegen zwei absolute Kasper verloren. Nee, das sind keine Kasper. Die Jungs sind gut, hat man, glaube ich, auch im Match gemerkt. Die sind echt nicht schlecht. Und ich finde, du kannst die so einsetzen. Für mich sind, Big Cass und Enzo Amore sind für mich keine Typen, die du um den Titel mitkämpfen lassen kannst. Also kannst mal so, von mir aus ausnahmsweise, können die mal so ein Titelmatch bekommen, aber das dürfen sie nicht gewinnen, haben sie ja auch nicht. Die beiden um den Titel in verdammt nochmal Brooklyn? Will ich nicht sehen. Für mich muss... Die Crowd wird explodieren, Alter. Ich möchte keine Comedy-Teams um die Tag-Team-Titel kämpfen sehen. Das ist halt, nee, da hab ich keinen Bock drauf. Ich finde das auch nicht... So prickelnd, also vielleicht liegt es daran, dass es NXT ist und ich da einfach qualitativ besseres Wrestling gewohnt bin. Also vielleicht kann ich in der WWE eher damit umgehen, dass dann hier New Day so einen Comedy-Scheiß abziehen und trotzdem um den Titel mitkämpfen. Aber ich möchte eigentlich schon gute Tag-Teams, wie zum Beispiel jetzt hier Gable und Jordan zum Beispiel um den Titel kämpfen sehen. Findest du den denn auch sportlich nicht so gut? Enzo Amore und Big Cass? Ja. Ja. Ist okay. Ich bei Cass, sage ich dir ganz ehrlich, irgendwas hat der. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der in ein paar Jahren vielleicht einen soliden Einzelrun hinlegen könnte. Mhm. Körperlich muss er sich bestimmt noch ein bisschen entwickeln, aber der hat Charisma. Wrestlerisch ist natürlich auch noch ein bisschen was möglich. Kann man drüber wechseln in der WWE. Das stimmt. Das kann man wirklich kompensieren durch Werbepausen zum Beispiel. Findest du nicht, dass du mit Enzo Amore den nächsten Eddie Guerrero am Start hast? Was? Nee. Hast du dir nochmal, also mach dir mal irgendwann die Mühe und guck dir mal ein altes Monday Nitro-Match von Eddie Guerrero an. Das ist ja also gerade du. Gerade du. Ich habe, glaube ich, mehr Guerrero-Matches gesehen als du. Ja. Alle. Und du spuckst ja auf das Grab von Eddie Guerrero. Ja. Das geht nicht. Ja, du hast natürlich... geschichtstechnisch wird Amore niemals so einer wie er. Ja, aber auch nur das, was er an Wrestling zeigt, ist ja auf einem ganz anderen Niveau. Ja, natürlich, das war mit das Beste, was du jemals gesehen hast. Aber Enzo Amore hat doch Charisma, er kann reden und im Ring, das kann er auch. Ja, im Ring ist nicht so pralle. Ich finde auch, er ist zu klein. Er ist einfach auch zu klein. Also nicht, dass Eddie Guerrero ein Riese war, aber er ist halt wirklich klein. Du hast halt das Problem, wenn du den gegen irgendwie einen vernünftigen Gegner stellst, sieht er immer aus wie so ein Zwerg. Also, ist jetzt nicht unbedingt, was mich hinter den Ofen vorlockt. Ich finde, das mit dem Charisma hast du absolut recht, dass der da rumhüppelt und die Crowd auf seine Seite bekommt. Das ist alles okay. Aber manchmal ist es mir auch wieder too much. Ich stelle mir das gerade vor, denen die Hauptshows. Montag bei Raw, Dienstag oder wann auch immer dann SmackDown kommt und dann noch am besten bei Main Event. Nach 3 Wochen wirst du von dem Typen nichts mehr sehen. Höchstwahrscheinlich. Und das so ist wie das Schöne. So wie jetzt eingesetzt ist doch super. 3-mal im Monat bei NXT, das reicht voll und ganz. Das ist das Schöne bei NXT, dass du da nicht jede Woche gemolken wirst und über hast die ganze Soße. Ja, das ist dieser Zwiespalt, den ich bei den beiden oder bei den dreien habe. Ich feiere die so ab, ich finde es so groß. Bester Entrance aktuell in der WWE. Ich feiere es absolut mega ab. Und wenn sie kommen, Chris, dann sind es auch immer nur 15 Minuten, sind es immer nur 5-Minuten-Segmente und nicht wie bei Raw gleich 15 oder 20 Minuten. Ja, aber einerseits gönne ich es den drei natürlich ins Main-Roster zu kommen, andererseits ist es höchstwahrscheinlich dann auch der Tod für die drei. Weil die Crowd sie nicht kennt zum einen und zum anderen werden sie jede Woche 3-mal in den Shows gezeigt. Die hätten schon die Möglichkeit, auch bei Monday Night Raw so eine Rolle einzunehmen wie Santino Marella, das glaube ich schon. Nur ich würde es schade finden wegen Cass, ja. Den sehe ich da wirklich als jemanden, der vielleicht durch seine Körpergröße, wenn er noch Muskelmasse drauf trainiert, wirklich einen soliden Einzelrun hinlegen könnte. Und wenn du natürlich anfangen würdest mit so einem Comedy-Gimmick, schwierig. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so gut finden. Also. Wer hat denn mit einem Comedy-Gimmick angefangen und hat es dann irgendwie ernsthaft wirklich eine Karriere gelandet in der WWE? Ja, kann man Eddie Guerrero mit Sicherheit mal nennen. Das war ja schon so ein bisschen komödiantisch, was er da zu Beginn gezeigt hat. Auch noch zeitweise dann später. Aber er hat immer, ich finde, diesen Zwiespalt gut hinbekommen, dass er die Promos sehr witzig gestaltet hat, aber dann im Ring wusstest du, jetzt hier ist es legit. Also, das hat er immer ganz gut hinbekommen. Aber sonst, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Also so der spontan. Lila Undertaker. Der Undertaker, klar, das war am Anfang reines Comedy-Gimmick, in der Mitte auch und am Ende dann zum was eher nur noch traurig, das stimmt. Es war also charaktermäßig hat er da einiges aufgeboten. Also, das stimmt. Gibt es da denn noch jemanden? Außer den Undertaker mit dem Comedy-Gimmick? Nee. Also, keiner hatte jemals so ein Comedy-Gimmick wie der Undertaker, das stimmt. Nee, das ist ja Bullshit. Also, was ist sonst so aktuell dein Gefühl bei NXT? Wie gefällt dir NXT zurzeit? Schwierig, schwierig. Ich verstehe auch nicht, wie sie schon 10.000 Tickets für Brooklyn verkaufen konnten. Denn das Main Event wird schön, schönes Match. Man weiß leider, dass Finn Balor das Ding gewinnen wird. Ich mache ein Fragezeichen dahinter. Mittlerweile mache ich wieder ein Fragezeichen dahinter. Meinst du, Owens geht wieder zurück zu NXT oder was? Ich könnte mir vorstellen, dass sie entweder weiterhin zweigleisig fahren oder dass er den Titel da gewinnt. Und bei einer der NXT-Shows, die dann im Fernsehen kommen, wieder verliert oder sowas. Könnt ihr mir auch vorstellen. Weil das ist mir, weißt du, warum ich das denke, ist, es ist so offensichtlich, dass er diesen Titel nicht gewinnen kann. Oder es gibt einen Eingriff oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Und ich glaube übrigens, diese vielverkauften Tickets, das liegt daran, dass natürlich die Crowd sich da selber feiern will. Ich glaube, das ist einfach so ein Crowd-Ding, wo die Leute, da könntest du wahrscheinlich, weiß ich nicht, Finn Balor gegen... Wie heißt der hier, der... Undertaker. Ach, das glaube ich nicht, Undertaker. Wie heißt denn der nochmal, der Vogel, der Schönling da? Oh, ich komme nicht auf den Namen. Tyler Breeze? Tyler Breeze, selbst das könntest du als Main Event bringen und ich glaube, die Halle würde sich ganz das gut... Das glaube ich auch. Die Fans, die Brooklyn-Leute, die sich dann die ganzen Tickets gekauft haben, wollen einfach nur das Label NXT und wissen, dass da geile Action im Ring geboten wird. Ja. Ohne Frage, scheißegal, ob da Tyler Breeze oder Samoa Joe im Ring ist. Die Action wird geil im Ring, hundertprozentig, und die werden sich einfach komplett abfeiern. Richtiger Ort, geile Arena. Absolut, ja. Die Card ist nicht so geil, aber... Abwarten. Die Card lebt im Endeffekt davon... Ich sage dir, wer bei diesem Event sein Debüt geben wird. Ja, darauf warten wir jetzt. Yuha Nation. Das ist möglich, klar. Kann man bringen. Ja, ich denke schon. Kann man bringen. Insgesamt klar, das macht schon Sinn, dass man zum ersten Mal so eine große Halle für NXT mietet. Wenn nicht in New York, wo dann, muss man ehrlicherweise sagen. Müssen wir mal abwarten. Aber ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen. Meinst du denn, es kommt noch ein Match dazu, großes und geiles? Die Matches leben im Endeffekt weniger so von den Namen, fand ich bislang immer, sondern weil man weiß, hier treffen zwei gute Wrestler aufeinander. Was? Gegen wen musst du nochmal Samoa Joe? Wahrscheinlich dann gegen Rhino, oder? Darauf deutet es ja momentan hin. Das ist ein gutes Match, gar keine Frage. Beide haben was drauf, kann ich mir... Aber das sind so Sachen, auf die freue ich mich noch nicht mehr so sehr. Ich freue mich zum Beispiel auf ein mögliches gutes Tag-Team-Match zwischen... Ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Jason Jordan und Gable gegen Blake und Murphy bringt. Blake und Murphy, ich finde die Typen zwar... Also gerade diesen Murphy da, ist das der mit den blonden Mädchenhaaren? Oder ist es Blake? Also ihr wisst, wen ich meine. Der ist natürlich ein bisschen witzig. Gott sei Dank haben wir es wieder geschafft. Endlich! Ich bin so froh. Also da kriegst du das Horn dafür, Chris. Also wirklich, das ist Finish him. Wirklich großartig, dass wir das wieder mit reingebracht haben. Chris rülpst in jedem Podcast. Das müssen wir einfach hinbekommen. Vielleicht schaffen wir auch noch das hier. Der Bundesvorsitzende ist immer auch Vizekanzler. Der Vizekanzler ist immer auch der Bundesvorsitzende. So sieht es nämlich aus. Wieder zurück zum eigentlichen Thema. Also ich glaube, dass die ein gutes Tag Team Match auf die Beine stellen könnten, ein gutes Women's Match, das Finn Balor gegen Kevin Owens wird gut. Ich bin gespannt, wie das Tyler Breeze gegen Thunder Liga, wie heißt der mit Lucha Thunder Liga oder wie der heißt der Vogel da von Tiger Ligre. Ach, der alte Mann da aus Japan halt. Keine alte Scheißnutte, ob der mitmacht, der Spacko. Ich kenne den halt Namen. Von WCW damals kenne ich den halt. Ach, noch. Ficken, du. Ja, das ist halt so. Der hat bestimmt dann noch ein Dark Match gegen Axel Fettmann Tischer. Jetzt reicht's aber, den Axel da immer so runterzumachen. Also auf jeden Fall kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze wieder qualitativ ein gutes Event wird. Da mache ich mir fast. Die Fettschürze Tischer. Na Chris, also kommen wir mal zu meinem neu erfundenen Segment hier. Und zwar habe ich mir überlegt, diese Sendung braucht mehr Pfiff und Risiko. Hier geht mir das Risiko so ein bisschen oder kommt mir ein bisschen zu kurz, Chris. Ja. Und in den letzten Wochen war ja ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt hat, die Monday Night Raw Ratings. Ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, ab heute machen wir immer am Ende des Monats das jetzt schon sehr beliebte Spiel Predikt den Fick! Man hört leider diese tolle Musik jetzt nur im Podcast. Da muss man jetzt die YouTube-Hörer bitten, mal sich den Podcast runterzuladen. Denn bei Predikt den Fick geht es um Folgendes, Chris. Zunächst geht das Spiel eigentlich nur mit dir. Meine Idee ist es, dann sollten wir jetzt hier in Zukunft häufiger live senden, irgendwann dann immer zu diesem Segment einen Hörer mit reinzunehmen, der gegen dich antreten wird. Das ist die Idee dieses Spiels. Und das Spiel funktioniert wie folgt. Du musst jetzt, also erstmal sage ich, dass das Rating am Montag war. 2.64. Das war schwächer als das Rating des Vormontags, also des Montags davor, so könnte man es im Endeffekt auch sagen. Du musst mir jetzt sagen, wie wird das Rating nächsten Montag, wird es höher oder weniger, ja, als diese Woche? Und danach will ich wissen, wie wird das Rating den Montag darauf, mehr oder weniger als den, verstehst du das, als den Montag, den du zunächst gesagt hast und so weiter und so fort. Also wir müssen das jetzt hier mal durchklumpen und dann kannst du dann immer deinen Tipp abgeben, verstehst du? Ich muss ja erstmal wissen, wie die Pay-Per-View-Lage ist. Das ist erstmal richtig und zwar ist am 23. August der SummerSlam. Ja, verstanden? Chris! Ja, ich bin dabei. Na, los geht's jetzt hier. Also, diesen Montag hatten wir ein Rating von 2,64. Was sagst du am 3.8.? Besser oder schlechter? Noch nicht die Go-Home-Show. Wir werden Paul Heyman sehen. Und 2,64? Brock Lesnar wird auch da sein. 2,64 war es heute? Ja. 2. Komma. Du musst keine genaue Zahl sagen, sondern nur mehr oder weniger. Ach so, mehr. Okay. Die Woche darauf, das wäre dann nach meinem Rechnungsstand hier der 10.8. Go home. Ach so. Wird der 10.8. ein besseres Rating abliefern oder ein schlechteres als der 3.8.? Mehr oder weniger? Ja, mehr. Nochmal mehr. Zweimal in Folge steigen Ratings. Was heißt nochmal mehr? Minimal mehr, aber ist mehr. Egal, wenn jetzt zum Beispiel nächste Woche ein Rating von 3.0 ist und übernächste Woche ein Rating von 3.01, dann ist es ein besseres Rating. Wenn es aber eins von 2.99 ist, dann ist es ein schlechteres. So einfach ist es. Also? Mehr oder weniger? Ist da Brock Lesnar dabei? Weiß ich doch nicht. Guck ich Wrestling oder du? Dann wird da vielleicht der Undertaker dabei sein oder wird der erst beim SummerSlam auftreten. Man weiß es ja alles nicht. Also nächste Woche wird höher. Haben wir schon aufgeschrieben. Mein Gott, das habe ich mir eigentlich gedacht, dass es ein bisschen schneller hier vonstatten geht. Nee, 3.8. wird mehr und am 10.8. meine Fresse. Ja, das überlege ich doch gerade, was passieren könnte. Mach jetzt doch mal ein bisschen hin jetzt. Ja. Super. So, 17.8. Jetzt hast du zweimal in Folge höher gesagt. Steigt das Rating auch ein drittes Mal in Folge, Chris? Nein. Es steigt nicht. Die Go-Home-Show für den SummerSlam wird also ein schlechteres Rating. Dann nochmal steigen zu der Vor-Go-Home-Show. Was? Was laberst du denn jetzt hier? Wir sind jetzt beim 17.8. Am 23.8. ist der SummerSlam. Ja. Das ist die Go-Home-Show. Die wird weniger Einschaltquote. Nein. Was denn hier? Ich drehe gleich wirklich am Rad hier, wirklich. Das gibt's ja überhaupt nicht. Jetzt reiß dich doch mal am Riemen, Junge. Die Go-Home-Show hat mehr. Okay, Chris. Jetzt nochmal ganz einfach zu unserem neuen Segment. Ich meine, du bist übermüdet. Es ist auch nicht so leicht zu verstehen. Das Spiel heißt Predikt den Fick. Und es geht wie folgt. Diese Woche hatten wir ein Rating von 2.64. Jetzt will ich von dir wissen, wird das Rating am 3.8. höher oder niedriger sein? Höher oder niedriger? Selbstverständlich höher. So. Wird das Rating am 10.8. höher oder niedriger sein als das vom 3.8.? Okay. So welche Fragen kannst du doch gar nicht stellen, um da eine wirklich adäquate Aussage zu geben, weil ich wissen muss, wer da wo auftritt. Ja, wird mehr. So. Wird das Rating am 17.8. höher oder niedriger sein als das am 10.? Wo soll ich das wissen? Das soll man ja auch schätzen, du dumme Schwein. Mann, das kannst du doch nicht schätzen. Wieso denn nicht? Man kann doch ungefähr schätzen. Wird es. Also, das ist doch das Spiel. Du sollst doch hier keine. Du kannst nämlich nur schätzen. Mich doch am Arsch. Weil es in dieser ganzen Company keinen Draw mehr gibt. Es gibt keine mehr. Ist doch scheißegal. Du kannst dir doch auch überlegen, ob du morgen. Ist es mehr oder weniger? Ja. Mehr, also am 17.8. dann steigt das Rating zum. Du torpedierst das komplette Spiel. Das ist hier, habe ich mich die ganze Nacht hingesetzt und von Weiß oben bis unten. Du kannst es. Du, da Chris, kannst, Chris da pass kannst auf. Chris, mehr, pass auf. Nein. Das stimmt nicht. Man kann schon ungefähr abschätzen, nein, ob kann doch. Kann man nämlich nicht. Doch, kann man nämlich schon. Nein. Doch, weil. Natürlich kann man das. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn Brock Lesnar da ist, die Ratings durch die Decke gehen. So nein, ist es halt eben nicht. Mehr. Nicht immer. Nicht immer. Sie wurden auch schon weniger. Aber das ist der Summerslam. Genau. Deswegen kann man ja schon mit was arbeiten. Man weiß, bei der Go-Home-Show werden wir das große Finale der Storyline miterleben, wahrscheinlich zwischen den Undertaker und zwischen Brock Lesnar. Also kann ich davon ausgehen, dass das Rating einfach von ein paar mehr Leuten oder das Rating nach oben getrieben wird, wenn mehr Leute zugucken. So, jetzt kann ich zum Beispiel davon ausgehen, dass er gar nicht auftritt. Nächste Woche kann ich davon ausgehen, dass das Rating auch steigt, weil ja der Brock Lesnar-Vogel da ist. So, also, jetzt kann ich also sagen, nächste Woche ist Brock Lesnar da, übernächste Woche ist wahrscheinlich der Undertaker da. Das glaube ich nämlich nicht. Dann ist er halt nicht da, dann kann ich sagen, dass das Rating geringer wird. Es geht doch darum, du hast eine 50-50 Chance und es ist doch einfach nur ein Spaß, dass man dieses Spiel spielt. Wieso? Was ist denn jetzt wieder los? Ich wurde gerade gefragt, ob ich immer noch am Umschreien bin. Das hat doch gar keinen Wert hier mit diesem Spiel. Das ist, geht doch darum, dass man sich da einfach dann was überlegt. Das ist ein Spiel, eine 50-50-Chance. Chris, kannst du vorhersagen, welche Lottozahlen kommen? Das gibt's ja gar nicht. Spielen Leute Lotto? Er will es nicht verstehen. Das gibt's nicht. Dieses Spiel macht doch nur Sinn, wenn du wirklich Eckpfeiler hast, an denen du dich aufreiben kannst. Es geht doch um den Spaß. Es gibt hier keinen Spaß. Da kann ich dir auch die Rating für 2026 vorsagen. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch so. Machen wir das halt nicht mehr. Okay. Hä? Ich hab mich schon ausgezogen. Pimmel so, hängt schon frei. Gibt's halt keinen Predict, den Pick. Ist mir auch egal. Ja. So. Ich will auch. Ja, aber ich bin ohne Haare. Dann geh mal duschen. Okay, machst du bitte die Pforte zu? Bitte. Nicht ganz so penetriert werden. Gott sei Dank, das ist echt viel besser als mein Spiel. Bitte, lass uns das kurz zu Ende machen. So. Das wäre schön. Ja, jetzt, dass wir das alles noch thematisieren konnten, schön. Also hier kommt aber richtig. Lass mich doch bitte kurz erklären, dass dieses ganze Predikt den Fick so völlig. Du kannst also dich nicht in die Situation versetzen, dass du einfach nur aus Spaß versuchst zu sagen, okay, die Ratings werden mehr oder weniger. Und das Lustige daran ist, dass man zum Beispiel dann beim 17.8. ist und sagt, 3 Wochen in Folge steigen die Ratings. Das ist doch einfach nur ein Spaß. Was ist denn daran so schlimm? Dann lassen wir es einfach. So. Also so kann man auch Spiele torpedieren. Als ob man das, wenn du bei einem Tippspiel mitmachst, woher weißt du dann, was da großartig ausschlaggebend ist? Wenn du beim Wrestling-Tippspiel mitmachst, bei Reds wieder. Oh, jetzt geh nicht auf dieses Unterniveau. Ja, genau. So, jetzt hast du jetzt die Sendung zerstört mit deiner Art. Hi, ihr zwei. Ich dachte mir, ich schicke euch ein paar Fragen. Der Markus hat uns ein paar Fragen geschickt. Ricky, bist du noch dabei? Ja. Und zwar hat er uns viele, viele bunte Fragen gestellt. Und die lese ich dir jetzt mal vor. Ricky, bist du noch da? Ja. Nächste Woche spielen wir dann Predict Your Fick. Ach nee, geht ja gar nicht, ist ja Sommerpause. Bist du bereit für die erste Frage? Ja. Hast du schon das Outro angeklickt? Nee. Hast du irgendwelche Sounddateien gerade angeklickt? Nein. Welchen 3 Filme muss man, großgeschrieben mit Ausrufungszeichen, gesehen haben? Welche 3 Filme? Na gut. Also so ist ja, Entschuldigung. Ja, habe ich. Das ist die Frage, über die denke ich schon seit 200 Jahren nach. Seitdem lebe ich nämlich und habe ich sofort hier parat, diese Antwort. Aber wenn ich dich was frage und du dich um 180 Grad drehst, dass ich deinen Hinterkopf sehe, soll ich da wirklich dann denken, ah, aha, er hat die Frage aufgenommen und arbeitet gerade in seinem Kopf damit. Das reicht mir jetzt. Welche muss man denn gesehen haben? Der Pate? Hm. Ja. Ja, was soll ich jetzt denn machen? Du sagst doch, sag doch einfach mal die drei. Und die Antwort ist, mhm. Ich bin enttäuscht jetzt. Weil predict your fick. Den fick. Ah gut, dann habe ich das Spiel nicht richtig verstanden. Offensichtlich. Nein, offensichtlich ist die Basis des Spiels relativ variabel, denn ich kann nicht drei Wochen voraussagen, wenn ich nicht wissen kann. Du tust ja gerade so, als ob jede Woche irgendwie, was weiß ich, wer da auftaucht bei Monday Night Raw. Wir reden hier gerade mal davon, dass im Endeffekt weißt du doch schon, du musst jetzt hier drei Ratings im Voraus denken. Und bei zwei Montage weißt du schon, dass die relativ gut besetzt sind. Und vor allen Dingen, wenn du das einfach... Ich weiß nicht, dass das zwei Monate relativ gut besetzt ist. Montage, nicht Monate! Montage! Du weißt, dass die Go-Home-Show relativ gut geguckt wird. Ich habe nicht gesagt, dass der Lesnar und der Take-Out... Reicht's mir hier. Mach die Musik jetzt laut, ne? Beende ich diese Scheiße hier gleich, du. So eine Scheiße hier, verdammt. Kannst du bitte dem Markus noch seine Fragen beantworten? Die kann ich so nicht beantworten. Das gibt's doch gar nicht, dass man sich da so anstellt. Ich bin einfach professioneller Journalist. Wir machen jetzt Predict den Fick fertig. Das geht nicht so einfach. Nein, ich mache hier kein Predict den Fick fertig, weil das Spiel für mich völlig Banane ist. Ich weiß, dass der Lester jetzt antritt und ich weiß sogar nicht, weiß ich doch gar nicht, was die Reaktion darauf ist. Vielleicht. Du tust wirklich gerade so, als ob das einen riesen Unterschied machen würde. Ja, macht nee, macht's es, nicht. Macht's nicht. Guck dir die Ratings an, macht's halt überhaupt nicht. Sonst würde das Spiel ja keinen Sinn machen, das Lustige daran ist doch, dass die jede Woche mit Kack-Ratings abliefern und immer schlechter werden. Ach, ist ja scheißegal. So, also jetzt hier die Fragen, drei Filme, die man gesehen haben muss. Das ist natürlich Der Pate, muss man geguckt haben, definitiv. Man muss, Das ist natürlich die Frage. Er hat die Frage gestellt, welche drei Filme man gesehen haben muss. Das bedeutet ja nicht, dass es meine drei Lieblingsfilme sind. Sondern wenn man auf dieser Welt kommt und man sollte eine gute filmische Basis haben, welche drei Filme sollten das dann sein? Und da gehört bei mir natürlich auch Drive und Little Miss Sunshine dazu. Aber die würde ich nicht... Nee. Ja, jetzt reicht's doch. Ich packe... Machst du Abmoderation? Ich hau ab, wir machen Sommerpause. Also, es gibt ja... Na gut, dann vergebe ich halt jetzt die Zeugnisse alleine. So, zum Schluss also bei jedem... Der schreibt hier so tolle Fragen und du wischst dir damit einfach deinen Arsch ab. Finish him! Also pass mal auf jetzt. Jetzt gibt's die Zeugnisse und dann gehen wir in die Sommerpause. So einfach ist Markus, es. Markus, nochmal an Markus, der wirklich tolle Fragen gestellt. Wir haben hier viele Fragen, die ich dir nochmal aufgedröselt habe. Weil du mir sie in einem versifften Scheißtext geschickt hast, habe ich sie hier nochmal aufgedröselt. So, die drei Fragen, die werden wir als allererstes in einer Q&A-Session, wenn wir die machen. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn da noch mehr Fragen dazukommen würden. So, jetzt halt die Fresse. Und die drei Filme nochmal. Ist der Pate und wenigstens eine der vielen Fragen von Markus. Den ich sehr attraktiv finde. Und der hat auch einen schönen Penis, der Markus. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Der Pate muss man gesehen haben. Und die nächsten zwei Filme, die kommen dann nach der Sommerpause. So, und jetzt zum Schluss, bevor wir in die Sommerpause gehen, gibt es die Zeugnisse. Und zwar für die WWE, wie man das natürlich aus der Schule kennt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fächer mir ausgesucht. Der dritte Mann sollte man gesehen haben ja. Und das Fenster zum Hof. Die drei Filme sollte man gesehen haben. Wenn man ein bisschen bescheuert ist. Okay, alte Fickschlampe. So, und jetzt kommen wir also zu den Noten. Also Chris, wir müssen uns immer auf eine Note einigen. Das ist hier das Ding. Und zwar geht's los mit dem ersten Fach. Nee, also pass auf, Unterhaltung. Was? Wie hat uns die WWE unterhalten? Eins ist die beste Sechs. Er will es einfach nicht. Kannst du jetzt mal mit mir das Ding hier vernünftig beenden, oder was? Hier steht jetzt gerade eine nackte Frau. Ja, soll jetzt bloß nicht in die Kamera laufen, dann muss ich das Video von YouTube runternehmen. Hast du mir gerade... Also bitte, also wir sind kurz vorm Ende und da steht die nackt. Sie darf nicht in die Kamera kommen. Das ist vorbei. Du darfst nicht vor die Kamera, dann wird das Video gestrikt. Und nochmal nehme ich mit dem Typen nicht mal nochmal in die Sendung hier auf. Hört's jetzt oder was? Hallo! Du bist ja so bescheuert, du altes Blödsinn. Hä? Ich bin gleich fertig damit. Also, jetzt zur Benotung, Chris. Was? Also, tut mir leid, da steht hier mit Pflaume und Kitte und redet mit mir. Sei froh, dass alles da ist, wo es hingehört. So, kannst du jetzt oder nicht? Also jetzt reicht's, ich gehe jetzt hier auf Air. Wir machen jetzt die Noten. Also hier geht's schon zu, das ist wie immer in der letzten Schulstunde, da geht einfach immer alles drunter und drüber. So ist das hier. Warte auch. Warte mal, Rick, ich kläre das. Das gibt's doch nicht! Kannst du bitte nicht nackt in diesem Raum stehen? Ich stehe auch gar nicht. Guck doch einfach in die Kamera. Können wir jetzt oder was? Das ist eine Scheiße hier, du. Frage, was möchtest du denn? Ja. Wir sind in 5 Minuten durch, wir vergeben jetzt nämlich Noten, weil es Sommerpause. Machst du bitte die Tür zu? Das ist ein bisschen alte Schlampe. Also, es reicht aber. Also, jetzt sieht man nur noch... Komm, mach. Also, Noten. Unterhaltung, Chris, konzentrier dich. Unterhaltung, wie hat uns die WWE unterhalten, wenn wir jetzt hier bei der Lehrerkonferenz sitzen würden? Was würdest du dann mit mir besprechen? Würdest du sagen, die WWE hat uns, also wir müssen natürlich zurückblicken in unsere Non-PG-Zeit. Es sind jetzt nicht allzu viele Folgen gewesen, die wir bislang aufgenommen haben, aber nur diese Phase zählt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich kurz davor, Versetzungsgefährde zu geben. Aber ich würde einfach der WWE die Chance geben, sich bis zum Winter zu verbessern und würde sagen 4,5 als Note. Was würdest du sagen? Würdest du mir konträr gehen oder nicht? Es gab den ein oder anderen Lichtblick. Oh, jetzt ist gleich der Akku alles. Ich nehme schon meinen Stift hier. Ja. Beast in the East etc. NXT hatte tolle Events. 4,5. Ich würde sogar bis zur 4,5 gehen. Ja, da lehnst du dich natürlich wieder weit aus dem Fenster. So kennen wir dich. Okay, 4,5 für die... Als Note für Unterhaltung. Die nächste Kategorie wäre dann, die wir benoten müssen, Matchqualität. Wie warst du mit der Matchqualität zuletzt zufrieden? Zum Ende des Schuljahres wurde die Matchqualität in den Main-Shows stark besser und man würde es nicht glauben, der Klassenclown Nummer 1 hat dafür gesorgt, dass die Matches in den Shows besser wurden. Es war John Cena. Richtig. Und die Frauen haben auch endlich mal mitgehalten, obwohl man ja weiß, dass die kleinere Gehirne haben, wie ich gerade bewiesen habe. Die haben kleinere Gehirne. Absolut. Und, gepaart mit den zu Beginn des Schuljahres sehr, sehr starken Matches von NXT würde ich eine 3 vergeben. Ja, kann ich mich drauf einigen mit dir. 3. So, Promos. Da müssen wir mal überlegen, ob das nicht zu durchschnittlich war. Da würde ich sagen, es war nicht besonders schlecht. Es war aber definitiv nicht gut. Wir befinden uns hier in einem Rahmen, wo sehr viel Luft nach oben ist. Ich würde sagen, es gibt dann und wann Momente, wo gerade die Stephanie und der Hunter auf sich aufmerksam machen mit guten Leistungen. Weil die natürlich nicht ganz so sich an die Skripte halten. Das muss man hier mit einbeziehen. Ich würde sagen, ich gebe eine 4, denn da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es ist nicht ganz so schlecht. Man darf auch nicht vergessen, der Brock und der Paul, die halten wirklich den Laden zusammen mit ihren Promos. Die einzigen Lichtmomente sind Stephanie, Hunter und Paul. Das muss ich wirklich sagen. Dann und wann Kevin Owens. Kevin macht das gut, ja. Kevin macht das wirklich gut unter Enzo. Der macht das für mich auch in seinem kleinen Kosmos. Ist aber ein Ausländer, das muss man sagen. Er hat einen Migrationshintergrund, definitiv. Und ich finde gerade dafür macht er das außerordentlich gut. 4. 4? Jetzt hat sie mir ein Bild geschickt. Ne? Das ist Chris, konzentrier dich, es sind nicht mehr viele Noten. Storytelling. Wie gefällt dir das denn so, was die WWE an Storys raushört? Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eher enttäuscht. Man hat die Möglichkeiten, hier wirklich mit jungen, talentierten Wrestlern gute Sendungen abzuliefern. Und auch gute Storys zu kreieren, aber leider kriegen sie ihren Scheiß nicht zusammen und die Storys sind aus meiner Sicht nicht mal ausreichend. Ich schwanke zwischen 4,5 und 5. Jetzt frage ich dich, was sagst denn du? Also ich schwanke zwischen 5 und 5,5. Dann haben wir ja im Endeffekt hier die 5 schon verbucht. Da müssen wir leider eine 5 vergeben. Eine 5, also hier schwierig. Bei 2 Fünfen, weißt du, fliegt die WWE raus. Überraschung ist auch noch ein Schulfach, was ich mir überlegt habe, ja, was die WWE für Überraschungen uns geboten hat. Man darf natürlich jetzt hier nicht mit einbeziehen, was vorher geleakt wird. Also da muss ich sagen, mit dem Undertaker, da haben sie natürlich ein Brett gebohrt. Also war schon eine große Überraschung. Auch Kevin Owens hat uns überrascht. Also hier würde ich der WWE 2,5. Nein, da bin ich dagegen. Da okay, sag du. 3,5. Können wir uns auf eine 3 einigen? Ja. So einfach geht das hier bei Non-PG. Kommentatoren soll das eigentlich heißen und nicht Kommentataren. Kommentatoren. Wo wir wieder bei den kleineren Gehirnen wären. Da sind wir heute gesagt, Kommentatisten. Kommentatisten. Hier wird's jetzt interessant, denn das ist ein Fach. Ich überlege gerade, welchem Kommentator ich bei der WWE eine bessere Note als eine 5 geben würde. Fällt dir einer ein? Wenn ich das sage, lachst du mich wieder aus. Sag's. Corey Graves. Ich weiß, du magst ihn. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich bin kein Corey Graves-Fan, aber welche Note würdest du denn Corey geben? Eine 4. Das ist natürlich nicht besonders gut, wenn man der Beste ist. Also, und wem würdest du die schlechteste Note geben und welche wäre das? Die schlechteste Note würde ich entweder Jerry Lawler oder dem Kasper von SmackDown geben. SmackDown Jimmy Jimson oder wie der heißt. Wie heißt der? Jimmy Fallon? Ich hab SmackDown schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß es nicht. Dieser junge Bursche, der 15-Jährige oder was? Ich weiß es. Manu Thiele? Manu Thiele kriegt bei uns die 6. Naja, also 5,0 bei Kommentatoren oder was? Ja. Okay. 2 Fünfen schon. Zum Schluss. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, bei den vielen Fünfen, da ist Verbesserungspotenzial definitiv da. Absolut. Aber zum Schluss die vielleicht entscheidendste Note für die Zukunft, und zwar Nachwuchsarbeit. Was gibt's denn für Nachwuchsarbeit? Nachhaltigkeit und Nachwuchsarbeit. Da muss ich sagen, da hat die WWE sich gemacht über die letzten Monate. 2. Jetzt die Frage, ist da Masse gleich Klasse? Ich finde, durch die Masse, die sie definitiv rausgepumpt haben, ist auch relativ viel Klasse rausgekommen. Finn Balor, Kevin Owens, Jersey Boys, halt die Klappe. Nein. Ist alles okay. Charlotte, Sasha Banks, Becky Lynch, die finde ich alle 7, finde ich wirklich sehr gut. Ich würde eine 2,5 geben, wenn wir uns darauf einigen können. Ich finde, das, was sie da mit NXT aufgebaut haben, was da wirklich dann rausgekommen ist, da würde ich dann schon für eine 2 arbeiten. Ja, 26,5, ich rechne mal den Durchschnitt aus. Wenn bei 26,5 wären wir dann, das wäre ein Schnitt von 3,78. Komm, geschenkt. 3,78 ist der Notenschnitt. Ist gerade so noch ausreichend, wenn wir mit einer 2,5 gearbeitet hätten, wären wir bei 3,8, dann wären wir natürlich bei ausreichend. Und das wäre für mich persönlich der Schnitt, den ich geben würde. Also nochmal die Frage, 2,5 oder eine 2? Insgesamt gesehen, weil darfst natürlich nicht vergessen bei Nachwuchsarbeit, es reicht natürlich nicht, wenn nur gute Leute hochgebracht werden, sondern es muss natürlich dann auch mit den Leuten gearbeitet werden. Und wenn ich mir da jetzt so Kevin Owens vor Augen halte, wie man mit denen zuletzt verfahren ist, ist das für mich eher eine 2,5. Hast du recht, da hast du mich leider überredet. Ja, I'm a very good man. So, dann haben wir das auch geschafft. Ich bin ja so froh und endlich können wir in die verdienten Ferien gehen, Chris. Das ist das Schöne. Wir haben es durch. Ich beiße schon von Wut ins Mikrofon. Oh, das finde ich schön. Was wichtig ist für alle Non-PG-Hörer, schreibt uns bitte bei YouTube oder sonst irgendwo hin, ob wir das mit dem Video beibehalten sollen. Es geht leider nur so, dass das Video die ganze Zeit wie irre hin und her springt, weil ich kann leider das Video hier nicht noch betreuen, dann drehe ich völlig am Rad. Man hat das, denke ich mal, auch in der ersten halben Stunde gemerkt, dass wir wahnsinnig abgelenkt waren. Das liegt aber daran, dass wir schon 4 Stunden gesendet haben und Lilly meistens nackt vor die Kamera durch die Gegend hilft. So, Chris. Ich noch was sagen. Ich bedanke mich recht herzlich für diese 5 Stunden Sendezeit. Für diese 5 Stunden Sendezeit und für diese, man muss es ja sagen, dann doch Reunion von Non-PG. Ja, es war ein schönes erstes Halbjahr und wir sind zurück in der Woche vorm SummerSlam spätestens. Vielleicht gibt es noch eine Überraschung im Vorfeld dann irgendwie, aber ich glaube, wir sagen mal lieber, wir sind in der Woche vorm SummerSlam zurück in alter Frische und vielleicht auch dann wieder mit Lilly nackt im Hintergrund. Chris, tschüssi. Vielleicht mit Lilly nackt im Hintergrund.